ganzen Heulabu in deine Frau mit rote Haare. Das gibt es bei den Wikingers ab und zu. Und die hier hieß Renate. Sie war hübsch im Gesicht und trank den Maid mit Wanne und fuhr auch gern zur See. Und wenn ein Mann noch mal charmant sein konnte, dann sagte sie auch nicht, nee, zack, volle Granate, Renate, Renate, Renate, Renate. Volle Granate, Renate, Renate, Renate. Volle Granate, Renate, Renate, Renate, Renate. Volle Granate, Renate, Renate, Renate. Alle riefen, wenn sie in die Kneipe ging, Nati, du kannst die Hüften schwingen und die Dinger wackeln. Tilly, zack. Auf Überfahrt nach Amerika war Renati mit dabei. Sie schmust an Heck mit Knut und war vom Weg schon reichlich high. Rollop ist vor Wut in Segel und schrie, wird gerudert und nicht geschludert. Na die Leute, du kriegst gleich ein Hals und wiebelst du die Decken Augen zu Assack. Volle Granate, Renate, Renate, Renate, Renate. Volle Granate, Renate, Renate, Renate. Volle Granate, Renate, Renate, Renate, Renate. Volle Granate, Renate, Renate, Renate. Pass auf, Rollo, wenn ich dich antick, denn gibst du in Atlantik. Platsch, Mambo. Knut schrie, da vorne ist Amerika. Alle tippen sich nur an den Stirne. Kauf dir ne Kassenbrille von der AOK. Du hast nur noch eine Birne. Und knack, mache das. Und sie waren am Ziel und kippen auf dem Schiff an Land. Was für Vollmond hier, wohl lacht am Priel. Da sind wir aber mal gespannt. Zack, volle Granate, Renate, Renate, Renate, Renate. Volle Granate, Renate, Renate, Renate. Volle Granate, Renate, Renate, Renate, Renate. Volle Granate, Renate, Renate, Renate. Renate sagte im Großen und Ganzen, wünsch ich mir Kriegers mit so lieben Lanzen. Cha-cha-cha.